Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In diesen Stunden werden also die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City eröffnet. Und passend zu diesem Ereignis geht es in den kommenden zwei Stunden musikalisch gesehen um das Land, das für sich gerne in Anspruch nimmt, Mutterland des Wintersports zu sein. Bei der Terminierung dieser Sendung hatte ich gar nicht daran gedacht. Egal, es geht ja auch nicht um Sport, sondern um Popmusik aus Norwegen. Can I talk to the prettiest girl in Oslo? Oh, is that you? May I talk to the prettiest girl in Oslo? Oh, is that you? I call you every day once or twice. You don't say much, but you're very nice and I'm doing fine. Won't you meet me by the station? After nine, I'm doing fine. Won't you meet me by the station after nine? Shirts of every kind, nothing between you and Calvin Klein. I'm doing fine. Won't you meet me by the station after nine? I'm doing fine. Won't you meet me by the station after nine? Song. It's not how long you make it, but how you make it long. I'm doing fine. Won't you meet me by the station after nine? I'm doing fine. Won't you meet me by the station after nine? Is it you waking up with the prettiest girl in Oslo? Oh, is it true? I get up early, bring you breakfast in bed. I kiss your shoulder and your sleepy head and I'm doing fine. Won't you meet me by the station after nine? I'm doing fine. Won't you meet me by the station? Won't you meet me by the station? In diesen beiden Soundcheck-Stunden bis drei geht es ausschließlich um Musik aus Norwegen. Und dass es dort tatsächlich viel mehr als nur Aha gibt, wie unser Titel behauptet, wurde mir ganz schnell klar, als ich mich näher mit norwegischen Bands, Künstlern, Projekten beschäftigte. Das geht konkret sogar so weit, dass ich für Aha selbst gar keinen Platz mehr hatte, aber ein bisschen Aha soll doch sein. Nämlich in Person des Aha-Gitarristen und Songschreibers Pál Vaktar. Der hat neben Aha, der erfolgreichsten und berühmtesten Popgruppe, die je aus Norwegen kam, noch ein kleines Seitenprojekt, und zwar mit seiner Frau unter dem Namen Savoy. Hier gleich Savoy, aber die Band ganz zu Beginn sollte ich doch auch noch nennen, Big Bang mit ihrem Girl in Oslo. Jetzt also Savoy, ihr Stück Star in Klammern I'm Not Stupid, Baby. Star, baby. Zuerst Savoy, das sind der Aha-Gitarrist Paul Wagter und seine Frau. Danach ebenfalls in zweier Besetzung die Kings of Convenience, Erik Glambeck-Bohe und Erland Oje. Vor gut einem Jahr erschien ihr Album Quiet is the New Loud. Mit diesem Album begann eigentlich das, was man auch schon mal als Norwegen-Hype lesen kann. Dass die Medien auf einmal Norwegen als Land entdecken, aus dem derzeit ganz interessante Popmusik kommt, so etwa als Nachfolgeland zu Frankreich, das die letzten Jahre ganz in Mode war. Wie gesagt, das hat gar nichts unbedingt mit den wirklichen Verhältnissen zu tun, es ist vielmehr so eine Art sich selbst verstärkende öffentliche Wahrnehmung. Und davon profitieren dann Gruppen, die sonst vielleicht über ihre norwegische Heimat kaum hinausgekommen wären. Im Moment zum Beispiel auch St. Thomas oder St. Thomas. Das ist die Band um den Sänger und Stückeschreiber Thomas Hansen. Gerade ist bei uns ihr Album I'm Coming Home erschienen. Und dass dieser Thomas Hansen oft so singt wie Neil Young, hat er wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber irgendwie stimmt's ja auch. Nach Toxic Girl von den Kings of Convenience jetzt The Cool Song von St. Thomas. Never told a story so sore. Hey baby, take a look at me. I think I'm ready for the kickdown. I can never give you in. Have you ever seen my chin? An umbrella is dancing on the corner. Now everything is beyond her. Barking at the chair. Oh, please get out. just somewhere you can have my eye. Norwegen ist zwar von der Nord-Süd-Ausdehnung ein großes Land, langgezogen. Die Musikszene ist aber insgesamt klein und überschaubar. Das merkt man zum Beispiel auch daran, dass es meist um dieselben geht, wenn für irgendwelche Projekte Gastsänger, Gastsängerinnen hinzugezogen werden. Da trifft man meist dieselben, immer wieder. Eben bei Røyksopp, das ist eigentlich ein Elektronikduo, Svein Berge und Thorbjørn Brundtland. Die beiden holen sich aber gerne Sänger, Sängerinnen dazu. Auf ihrem aktuellen Album Melody AM singt auch Erland Oje, den haben wir zwei Stücke vorher mit seinen Kings of Convenience gehört. Oder eben bei Sparks, da war die Sängerin Annelie Drecker. Und die singt nicht nur bei anderen Projekten immer mal wieder, sondern ist seit über 10 Jahren die Stimme von Belcanto. Schon Ende der 80er erschien deren Debütalbum. Hier jetzt ein Ausschnitt aus ihrem 92er Album Shimmering Warm and Bright. Und zwar das Anfangsstück Unicorn von und mit Belcanto. Thank you.

Diese Musik stammt von Biosphere. Unter diesem Namen agiert seit Jahren Geir Jensen aus Tromsø, ganz hoch im Norden Norwegens. Und dieser Geir Jensen gehörte zur Anfangsformation von Bel Canto. Auf dem Stück, das ich gespielt habe, war Geir Jensen schon nicht mehr dabei. Seitdem sind Bel Canto nur noch Nils Johansen und Annelie Drecker. Von Biosphere sind bis heute mehrere Soloalben erschienen. Mit seinem zweiten Patashnik hatte er insofern besonderen kommerziellen Erfolg, als ein Stück daraus, Novelty Waves, für eine Jeans-Werbung ausgesucht wurde. Und eben oder immer noch ist dieses Novelty Waves in seinem eigenen Biosphere Remix, dem sogenannten Darkroom Mix. Ganz am Ende der zweiten Stunde noch einmal ein längeres Biosphere-Stück. Jetzt erstmal Motorpsycho, ganz andere Musik. Die drei kommen aus Trondheim, alle sind Jahrgang 69 und seit Ende der 80er haben sie mehr als 10 Alben veröffentlicht. Das vom vergangenen Jahr ihr neuestes heißt Feinrosheim. Daraus mit den typischen Motorpsycho-Referenzen an vergangene Zeiten For Free. lights are fast, the dead end mind. What you know is no credential, oh, not at all essential. Hard to bring a small face with a dead end mind. I didn't fail to see or invent a move. How did it all occur so soon? So I finally fall behind. Soundcheck-Thema heute ist Popmusik aus Norwegen. Nach Motorpsycho waren das eben Madrugada. Rein vom Hören ihrer Musik würde man die wohl eher in irgendeiner Wüste Arizonas ansiedeln. Aber was ist schon typisch norwegisch? Vielleicht Beate Lech alias Beedie Bell. Vor einem halben Jahr erschien ihr Debütalbum Home. Jazz, Drum and Bass, Funk, Querbeet. Hier daraus noch ein bisschen aus Consolatory Dance. Das Fender Rhodes Piano spielt der auch nicht ganz unbekannte Musikerkollege Bugge Wesseltoft. Natürlich auch der aus Norwegen. You've forgotten one thing. You've forgotten one thing. Me. You know that it doesn't matter. You know that I don't care. When we're dancing all together, I don't mind that you're not here. It doesn't matter to me at all. It doesn't matter to me at all. It doesn't matter to me at all. It doesn't matter to me at all.